Marschall Kim Jong-un schenkte dem Palast der Wissenschaft und Technologie und der Unterkunft für Wissenschaftler Kraftfahrzeuge. Die Veranstaltungen zur Übergabe der Geschenke fanden jeweils am 22. und 23. Juni statt. Daran nahmen teil Chad Taebok, stellvertretender Vorsitzender des Setka der Partei der Arbeit Koreas, die Funktionäre der betreffenden Bereiche und die leitenden Mitarbeiter und Belegschaften des Palastes der Wissenschaft und Technologie und der Unterkunft für Wissenschaftler,